Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Am Donnerstag startet nicht nur die Berlinale, sondern auch Guillermo del Toro's Shape of Water, das Flüstern des Wassers, im Kino. Der Film mit dem Kiemenmonster sorgt für Verzückung bei der Kritik. 13 Oscar-Nominierungen sprechen ja für sich. Das ist ein Märchen über die Liebe zu dem anderen, der anderen Kreatur, die hier eben nicht nur bedrohlich ist, sondern auch liebesfähig. Und das ist der Anlass für unseren Filmkritiker Hartwig Tegeler, seine besten geliebten Monster zusammenzustellen. Top 5. Würden Sie jetzt den Film starten? Es naht. Unaufhörlich. Hören Sie? So atmet es. Oder ist es nur ein Schnarchen? Etwas kommt. Aber was kommt auf uns zu? Lust auf den Film? Das soll ja bedeuten. Platz 5. Frankensteins Braut von James Whale. 1935. She's alive! Alive! Sie lebt, die Monsterfrau, viele Narben an ihrem Gesicht. Dr. Frankenstein hat's wieder geschafft. Diese Kreatur, The Bride of Frankenstein, schuf der Mad Scientist für das Monster, alias Boris Karloff. Einer suchte eine Gefährtin, also Boy meets Girl? Kaum. Denn die Dame mit dem starren Blick, also das zweite Monster, erschrickt vor dem ersten. Braut wird sie auf keinen Fall. Das Monster begeht grausame Rache an ihr in Folge und an den anderen und richtet sich auch selbst. Enttäuschte Liebe eben. Platz 4. Der Schrecken vom Amazonas von Jack Arnold, 1954. Ein Liebeswerben, wir hören es, wird hier nicht positiv beantwortet. Im Gegenteil, dabei wollte der Kiemenmensch, diese Mischung aus Land- und Meereswesen, sich nur fortpflanzen, was beim Letzten einer Art doch selbstverständlich sein müsste. Im Unterstrom von Der Schrecken vom Amazonas meandert das erotische Begehren dieses andersartigen Wesens, das sich entzündet, wenn der Kiemenmann Kay beim Bade sieht. Ob die das Monster auch begehren darf? 1954. Natürlich nicht. Mehr als 60 Jahre später kann Guillermo del Toro in Shape of Water die Geschichte anders erzählen. Del Toros Amphibienmensch, der aussieht wie ein Bruder von Jack Arnolds, darf wunderbaren Sex mit Elisa leben. Späte, aber im Kino natürlich nie zu späte Wiedergutmachung. Worauf warten wir noch? Bringen wir es hinter uns. Platz 3. Die Fliege von David Cronenberg, 1984. Ach, die kleine Fliege, die mit in die Teleportationskammer geriet. Sie ist verantwortlich für die Katastrophe. Oder doch der Omnipotenzwahn des Wissenschaftlers? Seth Brundle, Jeff Goldblum, verwandelt sich in ein Fliegenmonster immer weiter. Menschliches wie Ohren, Phallus, Zähne. Sie fallen ab. Aber vorher, apropos geliebtes Monster, ist Veronica, Gina Davis, wie Seth begeistert von dessen, ja sagen wir in diesem Zusammenhang, monströser sexueller Potenz. Wieso kannst du immer noch? Du kannst doch unmöglich immer noch können. Das Animalische eben. In jedem Fall wird der letzte Liebesbeweis von Veronica gegenüber dem Monster sein. Nichts mehr mit kleine Fliege. Dass sie Seths Wunsch erfüllt und abdrückt. Das mit der Monsterliebe wird hier nichts. Platz 2. Frankenweenie von Tim Burton. 1984 und 2012. Er war ein toller Hund. Ein toller Freund. Ein Junge verliert seinen Hund, Sparky seinen besten Freund. 1984 drehte Tim Burton den Real-Kurzfilm, 2012 das Stop-Motion-Remake dieses Liebesfilms. Victor erweckt Sparky wieder zum Leben. Nun ist er überzogen von Narben. Ein Flickwerk, aber ein liebevolles Monster, das am Ende Victor vor all den anderen Mutationen rettet und sein eigenes Leben gibt. Doch der Strom einer Autobatterie erweckt den Hund aus zusammengenähten Einzelteilen wieder zum Leben und er wird akzeptiertes Mitglied der Kleinstadt. Wobei sich hier dann die Frage stellt, wo das Monströse eigentlich lauert. Im Monster oder in der Suburbia? Platz 1. 7 Minuten nach Mitternacht von Juan Antonio Bayona, 2016. Woher kommt das Monster? Er rief nach einem Monster, klärt das Monster auf. Connors Mutter stirbt, der 13 Jahre alte Junge ist verzweifelt. Das Monster, in ihm oder außerhalb von ihm, was spielt das im Kino schon für eine Rolle? Das Monster hilft Connor, alle Gefühle zu leben. Das Monster hilft aber nicht der sterbenden Mutter, sondern dem verzweifelnden Sohn. Und dieses Monster, ein Heiler, bringt Connor dazu, ich halte es nicht aus zu wissen, dass sie geht. Die Wahrheit. Ich will, dass es vorbei ist. Seine Wahrheit auszusprechen, sie sich zuzugestehen. Am Ende darf die Mutter sterben und Connor darf seinen Frieden machen. Und das Monster darf gehen.